Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Poe's Pym. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman Die Geschichte des Arthur Gordon Pym von Edgar Allan Poe. Aus dem Amerikanischen von Hans Schmid. Bearbeitung und Regie Michael Farin. Zweiter Teil Tsalal. Sagte, mein Name ist Arthur Gordon Pym. Geschichte des Arthur Gordon Pym aus Nantucket. Bestehend aus den Einzelheiten einer Meuterei und eines fürchterlichen Gemetzels an Bord der amerikanischen Brig Grampus auf ihrem Weg in die Südmeere im Monat Juni des Jahres 1827. Mit einem Bericht über die Zurückeroberung des Schiffes durch die Überlebenden, ihren Schiffbruch und nachfolgend das entsetzliche Leiden durch beinahes Verhungern, ihre Errettung durch den britischen Schoner Jane Guy, die kurze Reise dieses letzteren Schiffes im Antarktischen Ozean, seine Kaperung und das Massaker an seiner Besatzung inmitten einer Inselgruppe auf Höhe des 84. südlichen Breitengrades. Zusammen mit den unglaublichen Abenteuern und Entdeckungen noch weiter im Süden, zu denen diese betrübliche Katastrophe geführt hat. Der Morgen dämmerte herauf und wir suchten begierig den Horizont nach etwas ab, das uns hätte retten können, aber es war zwecklos. Seit nunmehr 6 Tagen hatten wir nichts mehr gegessen oder getrunken. Noch nie zuvor hatte ich menschliche Wesen gesehen, die so abgemagert waren wie Peters und Augustus. Und ich will es auch nie wiedersehen. Um Parker stand es, obwohl auch er sehr dünn geworden war und so schwach, dass er den Kopf nicht mehr von der Brust hochnehmen konnte, nicht ganz so schlimm wie um die beiden anderen. Was mich anging, so litt ich von uns allen am wenigsten, war am wenigsten abgemagert und hatte mir auch in einem ganz erstaunlichen Maß meine geistigen Fähigkeiten bewahrt. Während die anderen intellektuell völlig daniederlagen und in eine Art zweiter Kindheit versetzt zu sein schienen, denn meistens lachten sie albern herum, zogen idiotische Grimassen und redeten den absurdesten Blödsinn daher. Zwischendurch jedoch sah es immer wieder so aus, als wären sie schlagartig wieder bei Verstand und sich urplötzlich ihrer Lage bewusst. Und dann sprangen sie in einem momentanen Anfall von Energie auf und sprachen eine kleine Weile lang über ihre Zukunftsaussichten. Gegen Mittag rief Parker, er sehe Land an Backbord, achte aus, und nur unter größten Schwierigkeiten konnte ich ihn davon abhalten, ins Meer zu springen, um darauf zuzuschwimmen. Peters und Augustus unternahmen mehrere erfolglose Versuche, Stücke von Leder hinunterzuschlucken. Ich selbst fuhr fort, hin und wieder ein Stück zu kauen, und das half mir auch ein wenig. Am meisten quälte mich der Durst, und nur die Erinnerung daran, welch schreckliche Folgen es für andere gehabt hat, die in einer ähnlichen Lage waren wie wir, hielt mich davon ab, einen tüchtigen Schluck Meerwasser zu trinken. Schließlich aber versanken wir alle in stumpfsinniger Lethargie, bis Parker plötzlich zu mir herschaute, mit einem Ausdruck im Gesicht, der mich schaudern machte. Sein Auftreten hatte jetzt etwas Sicheres und Gefasstes, das ich bisher nicht an ihm bemerkt hatte. Und ehe er die Lippen öffnete, wusste ich im Innersten meines Herzens bereits, was er sagen würde. Er schlug kurz gesagt vor, dass einer von uns sterben sollte, damit die anderen weiterleben konnten. Ich dachte schon seit einiger Zeit über die Möglichkeit nach, dass wir in unserer Not zum Äußersten getrieben werden könnten, und hatte im Stillen den Entschluss gefasst, lieber den Tod zu erleiden, in welcher Form und unter welchen Umständen auch immer, als auf ein solches Mittel zurückzugreifen. Weder Peters noch Augustus hatten den Vorschlag gehört. Ich nahm Parker deshalb beiseite, flehte in Gedanken zu Gott, dass er mir die Kraft geben möge, ihn von seinem grauenhaften Vorhaben abzubringen, redete lange auf Parker ein und beschwor ihn inständigst, bat ihn im Namen von allem, was ihm heilig sei, und bestürmte ihn mit jedem Argument, das mir in dieser verzweifelten Situation nur einfallen wollte, den Plan aufzugeben und ihn keinem der beiden anderen gegenüber zu erwähnen. Er hörte sich alles, was ich sagte, ruhig an und versuchte nicht, irgendeinem meiner Argumente zu widersprechen, weshalb ich schon die Hoffnung hegte, ihn dazu bringen zu können, sich so zu verhalten, wie ich es wollte. Als ich aber zu sprechen aufgehört hatte, sagte er, er wisse sehr wohl, dass alles, was ich vorgebracht hatte, richtig sei und dass der Rückgriff auf ein solches Mittel die allerfürchterlichste Alternative sei, die einem Menschen nur in den Sinn kommen könne. Dass er jetzt aber so lange durchgehalten habe, wie die menschliche Natur es zulasse. Und fügte hinzu, dass ich mir die Mühe sparen könne, ihn von seinem Vorhaben abbringen zu wollen. Man gestatte mir, diesen Teil der Geschichte so schnell durchzugehen, wie es die Natur der zu besprechenden Geschehnisse nur erlaubt. Denn auch Augustus und Peters, die sich scheinbar bereits ähnlichen Gedanken hingegeben hatten, schlugen sich, kaum eingeweiht, sofort auf die Seite von Parker. Als einzige Methode für die entsetzliche Lotterie, bei der jeder von uns sein Glück versuchen sollte, fiel uns das Ziehen von Strohhalmen ein. Diesem Zweck dienten kleine Holzsplitter, die nun zurechtgemacht wurden, und es wurde vereinbart, dass ich sie halten sollte. Anfangs fand ich nicht einmal genug Kraft, um von einem Holzstück die Splitter abzutrennen und sie einander anzupassen. So völlig versagten mir meine Finger den Dienst und meine Knie schlugen heftig gegeneinander. In rasender Geschwindigkeit schossen mir tausend absurde Pläne durch den Kopf, wie ich es vermeiden könnte, an diesem grässlichen Hasardspiel teilhaben zu müssen. Ich dachte daran, vor meinen Gefährten auf die Knie zu fallen und sie anzuflehen, mich aus dieser Notlage zu befreien. Dachte auch daran, mich plötzlich auf sie zu stürzen und einen von ihnen umzubringen, um so die Entscheidung durch das Los überflüssig zu machen. Kurzum, ich dachte an alles, nur nicht daran, das zu Ende zu führen, womit ich gerade beschäftigt war. Schließlich rief mich Parkers Stimme wieder zur Besinnung, der in mich drang, ihn und die anderen augenblicklich von der fürchterlichen Angst zu befreien, die sie auszustehen hatten. Selbst jetzt konnte ich mich nicht dazu durchringen, die Splitter sofort richtig anzuordnen. Ich dachte vielmehr über alle möglichen Kniffe nach und darüber, wie ich einen meiner Leidensgenossen mit einem Trick dazu bringen könnte, den kurzen Splitter zu ziehen, denn wir waren übereingekommen, dass derjenige, der den kürzesten der vier Splitter in meine Hand zog, sterben sollte, damit die anderen weiterleben konnten. Endlich war ein weiteres Hinauszögern nicht mehr möglich. Ich streckte meine Hand mit den Splittern aus und Peters zog sofort einen davon. Er war noch einmal davongekommen. Seiner zumindest war nicht der kürzeste. Ich nahm alle meine Kraft zusammen und hielt Augustus die Lose hin. Auch er zog sofort und auch er kam davon. Und jetzt war die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiterleben würde, ganz genauso groß wie die meines Todes. In diesem Moment ergriff die ganze Wildheit des Tigers von meinem Herzen Besitz. Und ich empfand gegen meine armen Mitmenschen, gegen Parker, den allergrimmigsten, den allerdiabolischsten Hass. Aber das Gefühl war nicht von Dauer. Und schließlich streckte ich ihm, schaudernd, wie von Krämpfen geschüttelt, die beiden verbliebenen Splitter entgegen. Es dauerte volle 5 Minuten, ehe er genug Entschlossenheit aufbringen konnte, um zu ziehen. Ich zwang mich aufzuschauen, worauf ich sofort an Parkers Gesichtsausdruck erkannte, dass ich gerettet war. Ich rang nach Atem und fiel bewusstlos zu Boden. Er leistete nicht den geringsten Widerstand und brach auf der Stelle tot zusammen, als Peters ihn in den Rücken stach. Es ist nicht erforderlich, dass ich mich hier allzu lange mit dem fürchterlichen Mahl aufhalte, das nun unverzüglich folgte. Es genügt wohl, wenn ich sage, dass wir, nachdem wir den brennenden Durst, der uns quälte, mit dem Blut des Opfers einigermaßen gelöscht und Hände, Füße und Kopf, die abzuschneiden, wir übereingekommen waren, zusammen mit den Eingeweiden ins Meer geworfen hatten, den Rest des Körpers Stück für Stück verzehrten und zwar im Laufe von 4 Tagen, die ich auf ewig nicht vergessen werde. Augustus rettete unsere Untat nicht. Sein Arm war bereits vom Handgelenk bis zur Schulter hinauf vollkommen schwarz und seine Füße waren kalt wie Eis. Wir rechneten jeden Augenblick damit, dass er seinen letzten Atemzug tun würde. Seine Augen lagen tief in ihren Höhlen, waren kaum mehr zu sehen und von seinen Wangen hatte sich die Haut so sehr abgelöst, dass er kein Essen mehr zerkauen konnte. Ja, selbst das Trinken von Flüssigkeiten bereitete ihm große Schwierigkeiten. Uns war jetzt klar, dass Augustus nicht zu retten war. Sein Tod erfüllte uns mit den allerdüstersten Vorahnungen und hatte einen so großen Einfluss auf unsere Gemütsverfassung, dass wir den ganzen Tag lang regungslos bei der Leiche sitzen blieben und einander höchstens im Flüsterton ansprachen. Es war schon seit einiger Zeit finster, als wir genug Mut fassten, um aufzustehen und den Körper über Bord zu werfen. Inzwischen war er unsagbar ekelerregend und so weit in Verwesung übergegangen, dass Peters, als er ihn anzuheben versuchte, plötzlich ein loses Bein in der Hand hatte. Als die faulige Masse über Bord glitt und hinein in das Wasser, ließ das phosphoreszierende Leuchten, das sie umgab, deutlich 7 oder 8 große Haie sichtbar werden. Und als sie ihre Beute zwischen sich in Stücke rissen, war das Aneinanderstoßen ihrer fürchterlichen Zähne vielleicht noch in einer Entfernung von 1 Meile zu hören. Das Geräusch war so schauderhaft, dass sich uns vor Entsetzen die Eingeweide zusammenzogen. Keine Aussicht auf Rettung. Und die Brigg mit immer noch mehr Schieflage, sodass wir jetzt überhaupt nicht mehr auf Deck stehen konnten. Litten den ganzen Tag über Höllenqualen durch den Durst. Schlaf unmöglich. Heute erhob sie eine sanfte Brise und trieb uns durch eine große Menge von Seetang, zwischen dem wir zu unserem Glück 11 kleine Krabben fanden, die uns mehrere köstliche Mahlzeiten lieferten. Da ihre Schalen noch recht weich waren, aßen wir sie ganz. Und weil wir keine Spur von Haifischen sahen, wagten wir auch zu baden, blieben 4 oder 5 Stunden lang im Wasser, in deren Verlauf unser Durst deutlich spürbar nachließ, waren in hohem Maße erquickt und verbrachten eine etwas angenehmere Nacht als zuvor. Heute waren wir mit einem kräftigen und anhaltenden Regen gesegnet, der gegen Mittag einsetzte und bis nach Anbruch der Dunkelheit währte. So wie die Dinge lagen, konnten wir wenigstens den schlimmsten Durst stillen, indem wir unter Qualen darauf warteten, bis unsere Hemden durch und durch nass waren und diese dann so ausfrangen, dass uns die wohltuende Flüssigkeit in den Mund tröpfelte. Bei Tagesanbruch erspähten wir beide im selben Augenblick im Osten ein Segel, das offensichtlich auf uns zukam. Wir bejubelten den glorreichen Anblick mit einem langgezogenen, wenn auch ziemlich schwachen Schrei der Verzückung und begannen sogleich alle uns nur möglichen Signale zu geben, indem wir unsere Hemden im Wind flattern ließen, so hoch in die Luft sprangen, wie es unser geschwächter Zustand nur immer zuließ, und gerieten wir zugleich aber auch in Sorge, dass man uns nicht bemerkt haben könnte. In diesem Fall aber waren wir durch die Gnade Gottes dazu bestimmt, im glücklichsten Sinne enttäuscht zu werden. Eine 1/2 Stunde später und wir fanden uns in der Kajüte des Schiffes wieder. Es erwies sich als die Jane Guy aus Liverpool, Kapitän Guy zur Robbenjagd und zu Handelszwecken unterwegs nach der Südsee und dem Pazifik. An Bord der Jane Guy wurden wir mit aller Liebenswürdigkeit behandelt, die unsere traurige Lage verlangte. Im Laufe von etwa 14 Tagen, während derer wir bei einer sanften Brise und bei schönem Wetter unverändert einen südöstlichen Kurs steuerten, erholten sich sowohl Peters wie auch ich selbst vollständig von den Auswirkungen unserer soeben überstandenen Nöte und entsetzlichen Leiden. Und wir begannen uns an das Geschehene mehr wie an einen furchtbaren Traum zu erinnern. Einige Wochen setzten wir unsere Reise an Bord der Chiangai fort, ohne dass sich etwas Bedeutenderes ereignet hätte als die gelegentliche Begegnung mit einem Walfänger oder und dies öfter mit dem schwarzen oder echten Wal. Kapitän Guy hatte ursprünglich die Absicht gehabt, sich Gewissheit bezüglich der Auroras zu verschaffen und danach durch die Magellanstraße zu fahren und die Westküste von Patagonien hinauf. Aber auf Tristan da Cunha erhaltene Informationen veranlassten ihn, südwärts zu steuern, in der Hoffnung, auf ein paar kleine Inseln zu stoßen. Für den Fall, dass er diese Inseln nicht entdecken sollte, plante er, weiter in Richtung Südpol vorzudringen. Am 18. Dezember hatten wir die angepeilte Position erreicht und kreuzten 3 Tage lang durch die Gegend, ohne eine Spur von den Inseln zu finden. Am 21., das Wetter war ungewöhnlich freundlich, segelten wir dann wieder weiter nach Süden. Am Mittag des 26. Dezember sahen wir mehrere große Eisinseln und ein, jedoch nicht sehr weit ausgedehntes, Eisschollenfeld. Die Winde kamen im Allgemeinen aus Südost oder aus Nordost, waren aber sehr leicht. Januar 1828. Heute fanden wir uns völlig vom Eis eingeschlossen. Und unsere Aussichten waren alles andere als rosig. Ein heftiger Sturm blies aus Nordost den ganzen Vormittag über und trieb große Treibeisstücke mit solcher Gewalt gegen das Ruder und die Gillung, dass wir alle beim Gedanken an die Folgen ins Zittern gerieten. Gegen Abend zu, der wütende Sturm tobte noch immer, teilte sich vor uns ein großes Eisfeld, und unter dem Druck gesetzter Segel waren wir in der Lage, uns durch die kleineren Schollen eine Durchfahrt zu erzwingen, bis in offenes Wasser jenseits des Feldes. 2. Januar. Am Mittag hatten wir den Polarkreis überschritten. Nach Süden zu war nur sehr wenig Eis zu sehen, obwohl große Felder davon hinter uns lagen. 5. Januar. Die See, in der wir uns jetzt befanden, war dicht mit Eisinseln bedeckt, aber es gab keine Treibeisfelder, und so drangen wir beherzt weiter vor. Die Kälte schien nicht zuzunehmen, obwohl es sehr häufig schneite und es dann und wann äußerst heftige Hagelschauer gab. Immense Scharen von Albatrossen zogen an diesem Tag über den Schoner hinweg, von Südost nach Nordwest. 10. Januar. Früh am Morgen geschah ein Unglück und ein Mann ging über Bord. Die Kälte war über die Maßen groß und andauernd gab es Hagelschauer aus Nordost. Ebenfalls in diese Richtung sahen wir noch ein paar weitere riesige Eisberge. Der ganze östliche Horizont schien durch Felder von Eis versperrt zu sein, das sich schichtweise auftürmte, eine Lage über der anderen. Im Lauf des Abends schwamm etwas Treibholz an uns vorbei und über uns zogen Unmengen von Vögeln hinweg. Darunter Rieseneismöwen, Sturmvögel, Albatrosse und ein großer Vogel mit leuchtend blauem Gefieder. 14. Januar. Heute Morgen erreichten wir das westliche Ende des Eisfelds, das uns den Weg versperrt hatte, und gelangten, indem wir luftwärts daran vorbeisegelten, in offener See. Wir ließen unser 200-Faden-Lot ins Wasser und fanden eine südwärts gerichtete Strömung von einer halben Meile pro Stunde. Zu diesem Zeitpunkt war nicht ein Stück Eis mehr zu sehen. Alle Mann an Bord waren sich nun sicher, dass wir den Pol erreichen würden. 17. Januar. Wir waren jetzt um 8 Grad weiter nach Süden vorgedrungen als früher irgendwelche anderen Seefahrer. Und noch immer lag das Meer vollkommen offen vor uns. Wir stellten auch fest, dass die Nadelabweichung im Laufe der Fahrt konstant abnahm und dass, was sogar noch erstaunlicher war, die Temperatur der Luft und später auch des Wassers milder wurde. 18. Januar. Im Laufe des Tages sahen wir mehrere große Walfische von der Gattung der echten Wale und unzählige Scharen von Albatrossen flogen über das Schiff hinweg. Wir fischten auch einen Busch auf, voll mit roten Beeren wie denen des Rotdorns und den Kadaver eines einzigartig aussehenden Landtieres. Es war 3 Fuß lang und nur 6 Zoll hoch, mit 4 sehr kurzen Beinen, die Füße mit langen Klauen von einem leuchtenden Scharlachrot bewehrt, die aus einem korallenähnlichen Stoff bestanden. Der Körper war mit glattem, seidigem Haar bedeckt, von vollkommener Weiße. Der Schwanz war spitz wie der einer Ratte und ungefähr 1,5 Fuß lang. Der Kopf glich dem einer Katze, mit Ausnahme der Ohren. Diese waren lose herabhängend wie die Ohren eines Hundes. Die Zähne waren von demselben leuchtenden Scharlachrot wie die Krallen. 19. Januar. Heute sichteten wir vom Masttop aus wieder Land. Und bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es zu einer Gruppe sehr großer Inseln gehörte. Die Küste war steil abfallend und das Innere schien reich bewaldet zu sein. Etwa 4 Stunden, nachdem wir das Land zum ersten Mal gesehen hatten, gingen wir in 10 Faden Tiefe vor Anker, bei sandigem Grund, ungefähr eine League vor der Küste, weil eine hohe Brandung hier und da mit kleinen Wellen eine weitere Annäherung nicht unbedingt ratsam erscheinen ließ. Die beiden größten Boote wurden jetzt ausgeschickt und ein wohlbewaffneter Trupp, zu dem auch Peters und ich gehörten, machte sich daran, eine Lücke in dem Riff zu finden, das rings um die Insel zu verlaufen schien. Nachdem wir eine Weile lang gesucht hatten, entdeckten wir eine Öffnung, durch die wir gerade fuhren, als wir 4 große Kanus von der Küste abstoßen sahen. Wir ließen sie herankommen, und da sie sich mit großer Schnelligkeit vorwärts bewegten, waren sie bald in Rufweite. Kapitän Guy hielt jetzt ein weißes, an einem Ruderblatt befestigtes Taschentuch in die Höhe, worauf die Unbekannten sogleich Halt machten und plötzlich in ein lautes Geplapper ausbrachen, das mit gelegentlichen Schreien durchsetzt war, in denen sich die Worte Anamumu und Lama Lama ausmachen ließen. Mit Hilfe des Maori Polynesian Comparative Dictionary lassen sich diese Worte möglicherweise folgendermaßen übersetzen. Anamumu enthält die Worte Hana, leuchten, glühen, glänzen, und Mumu, zusammensammeln, schwärmen, weshalb die Eingeborenen von einer Ansammlung von leuchtenden Gegenständen sprechen könnten. Das Wort Lama Lama bedeutet so viel wie viel Licht oder viele Lichter. Glaubt man allerdings, die Worte entstammten dem Hebräischen oder Aramäischen, könnten sie bedeuten, was ist das für ein Schiff? Was für ein Böses, das Gott auf dem Wasser geschickt hat? Sie fuhr mindestens 1/2 Stunde lang so fort, was uns eine gute Gelegenheit verschaffte, sie näher in Augenschein zu nehmen. In den 4 Kanus, die vielleicht 50 Fuß lang und 5 breit gewesen sein mögen, befanden sich insgesamt 110 Wilde. Sie hatten ungefähr die Statur von Europäern, aber einen muskulöseren und kräftigeren Körperbau und eine pechschwarze Haut mit dichtem und langem wolligem Haar. Bekleidet waren sie mit den Fellen eines unbekannten schwarzen Tiers, die zottig und seidig waren und mit einem gewissen Geschick so verfertigt, dass sie dem Körper angepasst waren, das Haar nach innen, außer am Hals sowie an den Hand- und Fußgelenken, wo es nach außen gewendet war. Ihre Waffen waren in der Hauptsache Keulen aus schwarzem und anscheinend sehr schwerem Holz. Wir sahen jedoch auch einige Speere mit Spitzen aus Feuerstein bei ihnen und ein paar Schleudern. Der Boden der Kanus war voller schwarzer Steine, ungefähr von der Größe eines großen Eis. Als sie mit ihrer Ansprache fertig waren, denn es war klar, dass ihr Geplapper als eine solche gemeint war, stand einer von ihnen, welcher der Häuptling zu sein schien, im Bug seines Kanus auf. Er bedeutete uns durch Zeichen, dass wir mit unseren Booten bei ihm längsseits gehen sollten. Wir gaben vor, dieses Herbeiwinken nicht zu verstehen, denn der klügere Plan schien uns zu sein, den Abstand zwischen uns, wenn möglich, beizubehalten, weil ihre Zahl 4-mal so groß war wie die unsere. Der Häuptling schien zu begreifen, was uns davon abhielt, und befahl den 3 anderen Kanus zurückzubleiben, während er mit seinem eigenen auf uns zuhielt. Sowie er uns erreicht hatte, sprang er an Bord des größten unserer Boote und setzte sich neben Kapitän Guy, wobei er auf den Schoner deutete und die Worte Anamumu und Lama Lama wiederholte. Wir ruderten jetzt zum Schiff zurück, die 4 Kanus folgten in geringer Entfernung. Als wir längsseits gingen, zeigte der Häuptling Symptome extremen Erstaunens und ungeheurer Freude, klatschte in die Hände, schlug sich auf die Schenkel und klopfte sich an die Brust, brach in ein schallendes Gelächter aus. Sein Gefolge stimmte hinter ihm in die Fröhlichkeit mit ein, und einige Minuten lang herrschte ein so außerordentliches Getöse, dass es wahrhaft ohrenbetäubend war. Als endlich wieder Ruhe eingekehrt war, ordnete Kapitän Guy an, als notwendige Vorsichtsmaßnahme die Boote hochzuziehen und gab dem Häuptling, dessen Name Too Wit war, zu verstehen, dass nicht mehr als 20 seiner Männer auf einmal an Bord gelassen würden. Mit dieser Regelung schien er vollkommen zufrieden. 20 von den Wilden kamen jetzt an Bord und begannen überall auf Deck umherzustreifen und im Rigg herumzuklettern, wobei sie ganz so taten, als seien sie hier zu Hause und jeden Gegenstand mit großer Neugier untersuchten. Es war ganz offensichtlich, dass sie noch nie zuvor irgendwelche Angehörigen der weißen Rasse gesehen hatten, vor deren Hautfarbe sie sogar zurückzuschaudern schienen. Und waren ganz verdutzt, als sie merkten, dass sich die weiße Farbe nicht abreiben ließ. Die Jane hielten sie für ein lebendes Wesen. Und sie schienen Angst davor zu haben, sie mit ihren Speerspitzen zu verletzen, die sie deshalb vorsichtig nach oben hielten. Nachdem unsere Besucher ihre Neugier hinsichtlich der oberen Bereiche des Schiffs bestmöglich befriedigt hatten, durften sie nach unten gehen. Ihre Verblüffung schien jetzt viel zu tief zu sein, um sie noch in Worte zu fassen, denn sie streiften still umher. Das Schweigen nur durch halblaute Ausrufe unterbrochen. In der Kajüte hingen zwei große Spiegel, und damit war der Gipfel ihrer Verwunderung erreicht. Too Wit war der Erste, der sich ihnen näherte, und er war bereits bis in die Mitte des Raumes gekommen, das Gesicht dem einen und den Rücken dem anderen zugekehrt, ehe er sie richtig bemerkte. Als er die Augen hob und sein gespiegeltes Selbst in dem Glas erblickte, dachte ich schon, der Wilde würde verrückt werden. Als er aber auf dem Absatz kehrt machte, um den Rückzug anzutreten, und als er sich nun in der entgegengesetzten Richtung ein zweites Mal sah, da hatte ich Angst, dass er auf der Stelle tot umfallen würde. Er ließ sich durch nichts dazu überreden, noch einen Blick zu riskieren. Vielmehr warf er sich auf den Boden, das Gesicht in den Händen vergraben und blieb in dieser Lage, bis wir uns gezwungen sahen, ihn nach oben auf das Deck zu schleppen. Wir vermissten nicht einen einzigen Gegenstand, als sie wieder fort waren. Während der ganzen Zeit ihres Besuches hindurch legten sie das allerfreundlichste Benehmen an den Tag. Es wurde daher entschieden, dass wir eine Woche hierbleiben würden, um Vorräte aufzufüllen und wieder zu Kräften zu kommen, bevor wir dann weiter nach Süden vordringen wollten. Wir brachten die Jane unter Too Wits Führung sicher durch das Riff und gingen ungefähr eine Meile vom Strand entfernt vor Anker, in einer vortrefflichen, ganz vom Land umschlossenen Bucht, an der Südostküste der Hauptinsel und in 10 Faden Wassertiefe mit einem Grund aus schwarzem Sand. Too Wit selbst war an Bord geblieben und lud uns, nachdem wir Anker geworfen hatten, ein, mit ihm an Land zu gehen und sein Dorf im Inneren der Insel zu besuchen. Kapitän Guy war einverstanden. 10 Wilde sollten als Geiseln auf dem Schiff zurückbleiben. Und unser Landetrupp, alles in allem 12 Mann, machte sich bereit, den Häuptling zu begleiten. Wir trugen Sorge, wohl bewaffnet zu sein, dies jedoch ohne irgendwie misstrauisch zu wirken. Auf dem Schoner wurden die Kanonen ausgefahren, die Enternetze wurden aufgezogen und auch sonst wurde jede geeignete Vorkehrung getroffen, um uns gegen einen Überraschungsangriff zu schützen. Bei jedem Schritt, den wir landeinwärts taten, drängte sich uns ein Stück mehr die Überzeugung auf, dass wir uns in einer Gegend befanden, die sich fundamental von all denen unterschied, die zivilisierte Menschen bisher besucht hatten. Wir sahen nichts, was uns vorher schon bekannt gewesen wäre. Die Bäume hatten keine Ähnlichkeit mit den Gewächsen der heißen, der gemäßigten oder der nördlichen kalten Zone. Und sie waren auch ganz verschieden von denen der tiefen südlichen Breiten, die wir schon durchfahren hatten. Selbst die Felsen waren ihrer Substanz nach, in ihrer Farbe und ihrer Schichtung neu für uns. Und sogar die Bäche und Flüsschen hatten, so völlig unglaublich es auch scheinen mag, so wenig mit denen anderer Klimazonen gemein, dass wir Bedenken hatten, daraus zu trinken und nur sehr schwer glauben konnten, dass sie von einer rein natürlichen Beschaffenheit waren. Ich komme in Verlegenheit, wenn ich eine klare Vorstellung vom Wesen dieser Flüssigkeit vermitteln soll. Und es gelingt mir jedenfalls nicht ohne viele Worte. Obwohl sie alle abschüssigen Stellen genauso schnell herunterfloss, wie es auch gewöhnliches Wasser tun würde, hatte sie doch nie, außer wenn sie kaskadenartig herabstürzte, das übliche Aussehen einer klaren, durchsichtigen Flüssigkeit. Sie war nicht farblos, noch hatte sie eine einheitliche Farbe. Vielmehr bot sie, wenn sie dahinfloss, dem Auge jede nur mögliche Schattierung von Purpur, ähnlich den Farbtönen changierender Seide. Es dauerte beinahe 3 Stunden, bis wir das Dorf erreichten, da es mehr als 9 Meilen weit im Innern lag und der Weg dorthin durch zerklüftetes Gelände führte. Unterwegs wurde die Gruppe um Tuvit von Minute zu Minute größer, weil sich an verschiedenen Wegbiegungen Trupps von zwischen 2 und 6 bis 7 Mann wie durch Zufall zu uns gesellten. Es war jetzt allerdings zu spät, um sich zurückzuziehen, und wir kamen überein, dass es am sichersten für uns wäre, so zu tun, als vertrauten wir voll und ganz auf die guten Absichten von Tuvit. Wir gingen also weiter, hatten aber ein wachsames Auge auf die Wilden und ihre Manöver und ließen es nicht zu, dass sie sich zwischen uns drängten und uns trennten. Auf diese Weise kamen wir, nachdem wir zuvor eine steile Schlucht passiert hatten, endlich bei etwas an, von dem man uns sagte, dass es die einzige Ansammlung von Behausungen auf der Insel sei. Als wir in Sichtweite kamen, erhob der Häuptling ein Geschrei, in dem immer wieder das Wort »Klock, Klock« wiederholt wurde. Und wir nahmen an, dass dies der Name des Dorfes sei oder vielleicht der Oberbegriff für Dorf insgesamt. »Klock, Klock« lässt sich vom Hebräischen ableiten und bedeutet »schwarz sein«. Wohnstätten waren von der elendsten Sorte, die man sich nur vorstellen kann. Einige davon bestanden aus einem etwa 4 Fuß über der Wurzel abgehackten Baum und einem großen schwarzen Fell, das man darüber geworfen hatte und das in losen Falten auf den Boden herabhing. Darunter hatte sich der Wilde eingenistet. Andere waren aus nicht zugeschnittenen Ästen gebaut, noch mit dem verwelkten Laub daran, die in einem Winkel von 45 Grad an einem Damm aus Lehm lehnten, den man, ohne ihn irgendwie in eine Form zu bringen, zu einer Höhe von 5 oder 6 Fuß aufgeschüttet hatte. Wieder andere waren nichts weiter als senkrecht in die Erde gegrabene Löcher, mit ähnlichen Ästen abgedeckt, die der Bewohner, wenn er hineinsteigen wollte, entfernte und wieder über das Loch zog, wenn er darin war. Die Mehrzahl jedoch bestand aus kleinen, nicht besonders tiefen Höhlen, die man offenbar in die Vorderfront einer steilen Felswand aus dunklem, der Walkerde ähnelndem Gestein gekratzt hatte, die das Dorf auf 3 Seiten umgrenzte. Vor der Tür einer jeden dieser primitiven Höhlen gab es ein kleines Felsstück, das der Inhaber beim Verlassen seines Wohnsitzes sorgsam vor dem Eingang platzierte. Aus welchem Grund, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Bei den Behausungen sahen wir mehrere fremdartige Tiere, die alle vollkommen domestiziert schienen. Die größte dieser Kreaturen ähnelte vom Körperbau und der Schnauze her unserem gemeinen Hausschwein. Der Schwanz jedoch war buschig und die Beine waren schlank wie die der Antilope. Wir bemerkten auch mehrere Tiere, die ganz ähnlich aussahen, aber einen länglicheren Körper hatten und mit einer schwarzen Wolle bedeckt waren. Fisch schien es in Hülle und Fülle zu geben. Im Laufe unseres Besuchs sahen wir ein Quantum getrockneten Lachs, Köhlerfisch, Blaudelfine, Makrelen, Lippfische, Rochen, Meerale, Elefantenfische, Meereschen, Seebarben, Seezungen, Papageienfische, Kofferfische, Knurrhähne, Seehechte, Flundern, Parakutas und unzählige andere Arten. Als wir uns mit Tuvit und seinem Gefolge dem Dorf näherten, kam eine riesige Menge Volks zur Begrüßung herausgerannt unter lautem Geschrei, in dem wir nur das ewige Anamumu und Lama Lama unterscheiden konnten. Wir waren sehr überrascht, als wir bemerkten, dass diese neu Hinzukommenden, mit 1 oder 2 Ausnahmen, alle völlig nackt waren und die erwähnten Felle nur von den Männern aus den Kanus getragen wurden. Es gab eine große Menge von Frauen und Kindern unter ihnen. Und ersteren fehlte es nicht gänzlich an dem, was man als persönliche Schönheit bezeichnen könnte. Sie hielten sich gerade, waren groß und gut gebaut, mit einer Anmut und einer Zwanglosigkeit im Auftreten, wie es in der zivilisierten Gesellschaft nicht zu finden ist. Ihre Lippen allerdings waren, wie die der Männer, dick und wulstig, so dass, selbst wenn sie lachten, nie die Zähne zu sehen waren. Unter all diesen Dorfbewohnern gab es vielleicht 10 oder 12, die, wie die Gruppe um Tuwit, mit schwarzen Fellen bekleidet und mit Lanzen und mit schweren Keulen bewaffnet waren. Diese schienen bei den übrigen großen Einfluss zu haben und wurden immer mit dem Titel Wampu angeredet. Sie waren es auch, die in den mit schwarzem Fell überdachten Palästen wohnten. Der von Tuwit war im Zentrum des Dorfes gelegen und er war viel größer und auch etwas besser gebaut als andere seiner Art. Wir wurden nun mit feierlichem Zeremoniell zu dieser Hütte geleitet und hinter uns drängten sich so viele von den Eingeborenen wie nur möglich mit hinein. Tuwit nahm auf den Blättern Platz und bedeutete uns, seinem Beispiel zu folgen. Nach einigen Schwierigkeiten war ein gewisses Maß an Ruhe hergestellt und der Häuptling hielt eine Ansprache, die lang anhaltend war und derjenigen sehr ähnlich, die er vom Kanu aus für uns gehalten hatte. Mit dem Unterschied, dass jetzt etwas energischer auf die Anamumus bestanden wurde als auf die Lama Lamas. Wir lauschten in tiefem Schweigen bis zum Schluss dieser flammenden Rede. Dann ergriff Kapitän Guy das Wort, versicherte den Häuptling seiner ewigen Freundschaft und Sympathie und rundete das, was er zu sagen hatte, dadurch ab, dass er ihm ein paar Ketten mit blauen Glasperlen und ein Messer schenkte. Danach ließ dieser sofort das Essen bringen. Es wurde über die Köpfe der Anwesenden hinweg in das Zelt hineingereicht und bestand aus den noch zuckenden Eingeweiden einer unbekannten Tierart, wahrscheinlich von einem der schlankbeinigen Schweine, die wir bei unserer Ankunft im Dorf bemerkt hatten. In den folgenden Tagen wurden wir im Überfluss mit frischem Proviant versorgt. Wir nahmen auch einen reichlichen Vorrat von dem Fleisch des zuvor erwähnten Schweins an Bord. Die meisten der Männer waren der Meinung, dass es ein schmackhaftes Essen sei, aber ich fand es fischig und auch sonst ziemlich eklig. Als Gegenleistung für diese guten Gaben schenkten wir den Eingeborenen blaue Perlen, billigen Messingschmuck, Nägel, Messer sowie Stücke von rotem Tuch und sie waren hoch erfreut über den Tausch. Alles ging sehr freundschaftlich zu. Und während dieser Zeit waren häufig Gruppen von Eingeborenen an Bord des Schoners und ein Teil unserer Männer hielt sich oft an Land auf, wo sie Streifzüge ins Innere unternahmen und überhaupt nicht belästigt wurden. Am letzten des Monats aber war alles zur Abfahrt bereit. Wir hatten jedoch versprochen, dem Dorf noch einen formellen Abschiedsbesuch abzustatten. Ich glaube, dass nicht einer von uns zu diesem Zeitpunkt im geringsten an den guten Absichten der Wilden zweifelte. Sie hatten sich uns gegenüber ausnahmslos mit dem größten Anstand verhalten, uns eifrigst bei der Arbeit geholfen, uns ihre Waren oft umsonst angeboten und nie, nicht ein einziges Mal irgendetwas gestohlen, obwohl durch die überschwänglichen Freudenbekundungen, mit denen sie auf jedes unserer Geschenke reagierten, offenkundig war, welchen hohen Wert sie den von uns mitgeführten Gütern beimaßen. Speziell die Frauen waren in jeder Hinsicht äußerst entgegenkommend. Und alles in allem hätten wir die argwöhnischsten Menschen von der Welt sein müssen, um auch nur einen Gedanken an die mögliche Heimtücke eines Volkes zu verschwenden, das uns so gut behandelte. Es war der 1. Februar, als wir an Land gingen, um dem Dorf unseren Besuch abzustatten. Nur 6 Männer blieben an Bord, womit unser Landungstrupp aus 32 Personen bestand. Wir waren bis an die Zähne bewaffnet, hatten Musketen, Pistolen und Entermesser bei uns. Bei unserer Landung empfing uns eine Hundertschaft von den Schwarzfellkriegern, um uns auf unserem Weg das Geleit zu geben. Wir waren einigermaßen überrascht, als wir bemerkten, dass sie jetzt ganz unbewaffnet waren. Und als wir Tuwit zu diesem Umstand befragten, antwortete er nur, dass da, wo alle Brüder seien, Waffen überflüssig sind. Das hörten wir gern. Und so gingen wir denn los. Die Quelle und das Flüsschen, die ich bereits erwähnt habe, hatten wir bald hinter uns, und jetzt betraten wir eine enge Schlucht, die durch die Kette der Specksteinhügel, zwischen denen das Dorf gelegen war, hindurchführte. Die gesamte Länge des Hohlwegs betrug vielleicht 1,5 Meilen, oder wahrscheinlich waren es 2 Meilen. Im Allgemeinen war das Tal etwa 40 Fuß breit und gelegentlich verengte es sich so sehr, dass nur noch 5 oder 6 Personen nebeneinander hergehen konnten. Kurzum, es hätte keinen geeigneteren Ort auf der Welt geben können als diesen, um einen Hinterhalt zu legen. Und es war nur natürlich, dass wir zur Sicherheit noch einen Blick auf unsere Waffen warfen, ehe wir die Schlucht betraten. 5 oder 6 von ihnen gingen voraus, als ob sie uns den Weg weisen wollten und beschäftigten sich demonstrativ damit, Schutt und größere Steine aus dem Weg zu räumen. Dann kam unsere Eigengruppe. Wir gingen eng beieinander und achteten nur darauf, nicht getrennt zu werden. Ein Spalt in dem weichen Gestein zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Er war soeben noch breit genug, dass ein Mensch sich hineinbegeben konnte. Aus 1 oder 2 Ritzen im Fels wuchsen ein paar verkrüppelte Sträucher heraus, an denen eine Art Haselnuss hing, was mich neugierig machte, und deshalb schob ich mich kurz hinein, um sie näher zu untersuchen. Als ich mich umdrehte, stellte ich fest, dass Peters mir gefolgt war. Ich bat ihn, umzukehren. Er kletterte auch bereits zurück, als ich plötzlich eine Erschütterung verspürte, die mit nichts zu vergleichen war, was ich je zuvor erlebt hatte und die mich, falls ich überhaupt irgendetwas gedacht haben sollte, mit der vagen Vorstellung erfüllte, die Grundfesten des Erdballs seien plötzlich in Stücke gerissen worden und der Tag der globalen Auflösung angebrochen. Sobald ich Sinn und Verstand wieder beisammen hatte, fand ich mich dem Ersticken nah und in völliger Finsternis unter einem Haufen von loser Erde herumkriechend, die auch noch weiter und von überall her schwer auf mich herabfiel und drohte, mich ganz unter sich zu begraben. Plötzlich hörte ich dicht bei meinem Ohr ein tiefes Stöhnen und danach die erstickte Stimme von Peters, der mir zurief, ihm um Gottes Willen zur Hilfe zu kommen. Ich glaube fest, dass kein Vorkommnis, das sich irgendwann im Verlauf eines menschlichen Lebens ereignen mag, besser dazu geeignet ist, jene äußerste Absolutheit der geistigen und körperlichen Qualen zu verursachen, als ein Fall wie der unsere. Also ein Fall von lebendig begraben sein. Die Schwärze der Finsternis, die das Opfer einhüllt. Der entsetzliche Druck auf die Lungen. Die erstickenden Dämpfe der feuchten Erde verbinden sich mit den schauderhaften Überlegungen, dass wir uns jenseits jeder noch so entfernten Schwelle der Hoffnung befinden und dass es das den Toten zugeteilte Los ist, in das menschliche Herz ein Ausmaß von schrecklicher Furcht und entsetzlichem Grausen hineinzutragen, das nicht auszuhalten ist und niemals gedanklich zu begreifen. Wir fassen uns dann aber ein Herz und bestärkten einander darin, das Beste zu hoffen. Nachdem wir über einen Wall aus Gesteinsschutt geklettert waren, war das Vorankommen weniger schwierig. Wir spürten auch, dass der außerordentliche Druck auf unsere Lungen, der uns gemartert hatte, etwas nachließ. Und siehe da, endlich erreichten wir das, was man als die Erdoberfläche bezeichnen könnte. Denn bisher war unser Weg, seit wir die Plattform verlassen hatten, unter einem Bogengang aus hoch aufragenden Felsen und Laubwerk verlaufen, der sich sehr weit über uns wölbte. Sehr vorsichtig stahlen wir uns an eine schmale Öffnung heran, durch die wir freie Sicht auf das umliegende Land hatten. Und jetzt brach das ganze schreckliche Geheimnis des Erdstoßes mit einem Schlag und auf einen Blick über uns herein. Eine Länge von wenigstens 100 Schritten war das alte Flussbett, aus dem diese Schlucht entstanden war, ganz mit den chaotischen Trümmern von mehr als 1 Million Tonnen Erde und Gestein angefüllt, die absichtlich hineingestürzt worden waren. Die Mittel, durch die man die riesige Masse hinabgestürzt hatte, waren ebenso einfach wie leicht erkennbar, denn das mörderische Werk hatte untrügliche Spuren hinterlassen. An mehreren Stellen entlang der östlichen Kammlinie der Schlucht, wir befanden uns jetzt auf der westlichen, waren noch die Holzpflöcke zu sehen, die man in die Erde getrieben hatte. Das Schicksal unserer armen Gefährten stand nun außer Zweifel. Wir allein waren diesem Unwetter aus Erde und Stein, dieser alles unter sich begrabenden Vernichtung entkommen. Wir waren die einzigen noch lebenden Weißen auf der Insel. Die ganze Gegend schien von Wilden nur so zu wimmeln. Und wir erkannten jetzt, dass sie scharenweise auf flachen Flößen von den Inseln weiter südwärts herübergekommen waren und dies zweifellos in der Absicht, beim Einnehmen und Plündern der Jane behilflich zu sein. Das Schiff lag noch immer ruhig in der Bucht vor Anker und offenbar war sich keiner an Bord der drohenden Gefahr bewusst, wie wir uns in diesem Augenblick danach sehnten, bei ihnen zu sein. Entweder um ihnen dabei zu helfen, durch die Flucht ihr Leben zu retten, oder bei dem Versuch, es zu verteidigen, mit ihnen unterzugehen. Es gab keine Aussicht, sie auch nur vor der Gefahr zu warnen, in der sie sich befanden, ohne augenblicklich unsere eigene Vernichtung herbeizuführen. Wir waren daher gezwungen, und sei es noch so widerwillig, in unserem Versteck zu bleiben, als bloße Zuschauer der Auseinandersetzung, die unmittelbar bevorstand. Die Jane war binnen kürzerer Zeit, als ich brauche, es zu erzählen, und wie durch Magie von einer enormen Menge von Desperados umringt, die augenscheinlich darauf aus waren, sie unter allen Umständen einzunehmen. Dass ihnen das gelingen würde, daran konnte es keinen Moment lang einen Zweifel geben. Aus irgendeiner unbekannten Ursache, höchstwahrscheinlich aber aufgrund der Aufregung, in die unsere armen Freunde gerieten, als sie sich in einer so hoffnungslosen Lage sahen, ging die erste Breitseite total daneben. Die nächste Breitseite allerdings hatte eine ganz entsetzliche Wirkung. Die Kettengeschosse der schweren Kanonen rissen 7 oder 8 der Flöße völlig in Stücke und töteten vielleicht 30 oder 40 Wilde auf der Stelle, während 100 von ihnen, 100 mindestens, ins Wasser geschleudert wurden, die meisten davon mit furchtbaren Verwundungen. Dieser glänzende Erfolg kam allerdings zu spät, um unsere dem Untergang geweihten Leute noch retten zu können. Die Wilden aus den Kanus waren bereits an Bord des Schoners. Nichts konnte ihr viehisches Wüten jetzt noch aufhalten. Unsere Leute wurden sofort überwältigt, zu Boden gedrückt, zertrampelt, waren im Nu buchstäblich in Stücke gerissen. Innerhalb von 5 Minuten bot die Jane einen wirklich beklagenswerten Anblick. War sie der Schauplatz von Verwüstung, Ausschreitung und Tumult. Die Decks wurden aufgerissen und aufgeschlitzt. Die Taue, die Segel, alles Bewegliche an Deck wurde vernichtet wie durch einen bösen Zauber. Und jetzt waren sie dabei, es in Brand zu stecken. Nach einer kleinen Weile sahen wir riesige Rauchwolken aus der Großluke aufsteigen und kurz darauf loderte ein dichter Flammenteppich aus dem Vorschiff empor. Die Takelage, die Masten und alles, was noch von den Segeln übrig war, fing sofort Feuer und die Flammen breiteten sich blitzschnell über die Decks aus. Wir machten uns jetzt auf eine Katastrophe gefasst und in dieser Erwartung wurden wir nicht enttäuscht. Zuerst gab es einen empfindlichen Schlag, der aber von keinerlei sichtbaren Zeichen einer Explosion begleitet wurde. Die Wilden waren offenbar verblüfft, hielten einen Augenblick mit ihrem Gebrüll inne. Sie wollten gerade weitermachen, als plötzlich eine große Menge Rauch von den Decks aufstieg und sich aufblähte, einer schwarzen, schweren Gewitterwolke gleich. Dann schoss, als käme er aus den Eingeweiden des Schiffes, ein leuchtender Feuerstrom empor, bis in eine Höhe von einer Viertelmeile, wie es schien. Dann dehnte sich die Flamme plötzlich kreisförmig aus. Dann, wie durch Zauberei und in einem einzigen Augenblick, war die Luft mit einem wilden, chaotischen Durcheinander aus Holz, Metall und menschlichen Gliedern erfüllt. Und dann, am Ende, kam in all ihrer Wut die Erschütterung, die uns mit voller Wucht zu Boden schleuderte, während in den Hügeln das Echo des Tumults widerhallte. Und das widerhallende Echo und ein dichter Schauer aus winzigsten Trümmerresten in allen Richtungen um uns her ungestüm herniederprasselte. Die unter den Wilden angerichtete Verwüstung übertraf bei weitem unsere äußersten Erwartungen. Und sie hatten nun in der Tat die unbeschränkten und vollkommenen Früchte ihres Verrats geerntet. Vielleicht 1000 kamen durch die Explosion ums Leben. Und mindestens noch einmal so viele wurden hoffnungslos zerfetzt. Die ganze Oberfläche der Bucht war buchstäblich übersät mit armen Teufeln, die mit dem Tode rangen und gegen das Ertrinken kämpften. Und am Strand war die Lage sogar noch schlimmer. Schließlich sahen wir jedoch, dass sich ihr Verhalten völlig änderte. Aus der absoluten Erstarrung schienen sie, von einem Moment auf den anderen aufzuwachen und sich in einen Zustand höchster Erregung hineinzusteigern. Sie rannten jetzt wild herum, gingen an einer bestimmten Stelle des Strandes mit Mienen, in denen sich das merkwürdigste Gemisch aus Schrecken, Wut und großer Neugier widerspiegelte, auf und ab, und schrien aus Leibeskräften immerfort »Tekelili, Tekelili«. Im polynesischen Lexikon von Tregear heißt es, Tekelili bedeutet zittern, beben. Es könne aber auch von Tiki, Gott, und Lili, wütend, abgeleitet sein. Allerdings erscheint die These weit überzeugender, der zufolge es sich um eine verfälschte Form handelt des arabischen »Traue mir«. Später sahen wir, wie ein großer Trupp zu den Hügeln ging, um nach kurzer Zeit mit Holzpfählen zurückzukommen. Diese brachten sie zu der Stelle, wo die Menge am dichtesten war, sich nun teilte, wodurch wir endlich freie Sicht auf die Ursache der ganzen Aufregung hatten. Wir sahen, dass etwas Weißes auf dem Boden lag, konnten aber nicht sofort ausmachen, was es war. Endlich erkannten wir, dass es der tote Körper des seltsamen Tiers mit den scharlachroten Zähnen und Krallen war, das der Schoner auf hoher See aufgelesen hatte am 18. Januar. Kapitän Guy hatte den Körper konservieren lassen in der Absicht, das Fell auszustopfen und mit zurück nach England zu nehmen. Nach und nach trieben die Männer mit den Pfählen diese zu einem Kreis rund um das Tier in den Boden. Und sobald dieser fertig war, rannte die ganze riesige Versammlung umgehend und unter lautem Geschrei in das Innere der Insel. Tekelili, Tekelili. Während der 6 oder 7 unmittelbar folgenden Tage blieben wir in unserem Versteck auf dem Hügel und verließen es nur gelegentlich, um mit der größten Vorsicht Wasser und Haselnüsse zu holen. Die Haselnüsse aber reichten nicht aus, unseren Hunger zu stillen. Außerdem verursachten sie ein arges Bauchgrimmen und auch, wenn in zu großen Mengen genossen, schwere Kopfschmerzen. In der Nähe des Ufers, ostwärts von unserem Hügel, hatten wir mehrere große Schildkröten gesehen. Wir dachten uns, diese leicht fangen zu können, wenn wir an sie herankämen, ohne von den Wilden entdeckt zu werden. Also versuchten wir den Abstieg, gelangten dabei aber in ein derart erstaunliches System von Klüften, dass wir kaum glauben konnten, es sei einzig und allein ein Werk der Natur. Wie diese Klüfte genau gestaltet waren, kann man am besten anhand meiner an Ort und Stelle angefertigten Zeichnung nachvollziehen, denn glücklicherweise hatte ich ein Notizbuch und einen Bleistift bei mir, die ich die lange Reihe von Abenteuern hindurch, die noch folgen sollten, sehr sorgfältig aufbewahrte und den ich noch heute Notizen über so manchen Gegenstand verdanke, der sonst aus meinem Gedächtnis verdrängt worden wäre. In diesem Notizbuch ist natürlich auch von jenem Spalt die Rede, in dem Peters eine Reihe seltsam aussehender Einkerbungen auf der Oberfläche der Mergelwand entdeckte. Gerade hier musste man die Einbildungskraft nur ein ganz wenig bemühen und man hätte die linke oder die nördlichste dieser Einkerbungen für die zwar krude, aber doch mit Absicht ausgeführte Darstellung einer aufrecht stehenden menschlichen Gestalt mit ausgestrecktem Arm halten können. Am 20. des Monats entdeckten wir endlich nach langem Suchen ein schmales, leicht vorstehendes Gesims ungefähr 20 Fuß unterhalb des Randes des Abgrunds. Peters gelang es, mit der wenigen Hilfe, die ich ihm vermittelst unsere zusammengeknoteten Taschentücher zu geben vermochte, dort hinaufzuspringen. Mit etwas mehr Schwierigkeiten kam auch ich hinunter, und dann sahen wir, dass es möglich war, durch dasselbe Verfahren bis ganz nach unten zu gelangen, mit dem wir, nachdem wir durch den Bergrutsch begraben worden waren, in der Spalte nach oben geklettert waren. Das heißt, indem wir mit unseren Messern Stufen in den Speckstein schnitten. Peters hatte zudem sein Hemd ausgezogen, bevor er hinabgestiegen war, und dieses bildete zusammen mit meinem eigenen das für das Abenteuer erforderliche Seil. Mit dieser Methode gelang es meinem Gefährten schließlich, mit Hilfe von gelegentlichen Vorsprüngen an der Wand ohne Unfall den Boden zu erreichen. Es dauerte eine Weile, ehe ich genug Entschlossenheit aufbringen konnte, um ihm zu folgen. Aber am Ende versuchte ich es doch. Bei den ersten 4 oder 5 Stufen ging das auch halbwegs gut. Dann aber wurde meine Einbildungskraft durch Gedanken an die gähnende Tiefe, der ich entgegenstieg, sowie an die fragwürdige Festigkeit der Keile und der Löcher im Speckstein, die mein einziger Halt waren, auf das Schrecklichste erregt. Je ernstlicher ich mich anstrengte, nicht zu denken, desto lebhafter und intensiver wurde das, was ich mir vorstellte, desto mehr gewann es an schrecklicher Deutlichkeit. Endlich trat dann auch jene Krisis der Fantasie ein, die in dergleichen Fällen so fürchterlich ist. Jene Krisis, in der wir beginnen, die Gefühle vorwegzunehmen, mit denen wir fallen werden. Uns ein Bild zu machen von der Übelkeit und dem Schwindel und den letzten verzweifelten Anstrengungen und der halben Ohnmacht und am Ende von der bitteren Härte des rasend schnellen Fallens und Stürzens mit dem Kopf voran. Und jetzt erlebte ich, wie diese Fantasien sich ihre eigene Realität erschufen und alle eingebildeten Schrecken drängten leibhaftig auf mich ein. Ich spürte, wie meine Knie heftig gegeneinander schlugen, während meine Finger nach und nach, aber ganz sicher, ihren Griff lockerten. Ich hatte ein Läuten in den Ohren und ich sagte, das ist mein Totengeläut. Einen Moment lang klammerten meine Finger sich krampfhaft an ihren Halt, während mit dieser Bewegung die schwächste aller möglichen Vorstellungen von einem letztendlichen Entrinnen wie ein Schatten durch die Seele irrte. Im nächsten war meine ganze Seele durchdrungen von der Sehnsucht zu fallen. Ein Verlangen, ein Sehnen, eine Leidenschaft, völlig unkontrollierbar. Jetzt aber begann es in meinem Gehirn zu kreiseln. Eine schrille und geisterhafte Stimme gellte mir in den Ohren. Eine teuflische Gestalt, verschwommen wie hinter Nebelschleiern oder in der Dämmerung, stand direkt unter mir. Und seufzend, mit zerberstendem Herzen sank ich hinunter, stürzte mich ihr in die Arme. Ich war ohnmächtig geworden und Peters hatte mich im Fallen aufgefangen. Er hatte mich beim Hinabklettern von seinem Platz am Fuße der Wand aus beobachtet und hatte, als er die mir drohende Gefahr erkannte, sich bemüht, mir auf alle nur erdenkliche Weise Mut einzuhauchen. Meine Geistesverwirrung war allerdings so groß gewesen, dass sie mich hinderte zu hören, was er sagte oder mir überhaupt auch nur bewusst zu sein, dass er zu mir gesprochen hatte. Schließlich, als er mich schwanken sah, kletterte er eilig nach oben und kam gerade noch rechtzeitig, mich zu retten. Wir waren uns vorsichtig zwischen den riesigen Felsen und Tumuli hindurchschlängelnd, einige 100 Schritte weit gekommen, als wir um eine Ecke bogen, hinter der uns 5 Wilde aus einer kleinen Höhle heraus ansprangen und Peters mit einem Keulenhieb zu Boden streckten. Als er fiel, stürzte sich die ganze Horde auf ihn, um ihr Opfer nicht entkommen zu lassen, was mir die Zeit verschaffte, mich von dem ersten Schreck zu erholen. Ich hatte noch immer die Muskete, aber ihr Lauf war, als ich sie von der Steilwand hinuntergeworfen hatte, so stark beschädigt worden, dass ich sie als nutzlos beiseite warf und lieber auf meine Pistolen vertraute, die ich sorgfältig verwahrt hatte und schussbereit wusste. Mit diesen drang ich auf die Angreifer ein, 2 Wilde fielen und einer, der gerade dabei gewesen war, Peters mit einem Speer zu durchbohren, sprang auf, ohne sein Vorhaben auszuführen. Da mein Freund sich nun frei bewegen konnte, hatten wir keine weiteren Schwierigkeiten mehr. Er packte die Keule von einem der gefallenen Wilden, schlug den 3, die noch übrig waren, die Schädel ein und somit hatten wir also einen vollständigen Sieg davongetragen. Dies alles war so rasend schnell geschehen, dass wir kaum glauben konnten, dass es wirklich passiert war. Und jetzt in einer Art stupiden Nachsinnens über den Körpern der Toten standen, als wir durch ein in der Ferne zu vernehmendes Geschrei wieder zur Besinnung gebracht wurden. Wir befanden uns in allergrößter Gefahr. Doch noch zögerten wir, in welcher Richtung wir fliehen sollten, als einer der Wilden, die ich niedergeschossen und für tot gehalten hatte, quicklebendig aufsprang und zu fliehen versuchte. Wir holten ihn wieder ein und gaben ihm zu verstehen, dass wir ihn erschießen würden, falls er Widerstand leisten sollte. Als wir hinaus auf den freien Strand kamen, sahen wir zu unserem Entsetzen, wie eine riesige Menge von Eingeborenen aus dem Dorf strömte, aus allen sichtbaren Ecken und Winkeln der Insel, mit Gebärden der äußersten Wut und einem Geheul wie von wilden Bestien. Wir wollten schon auf dem Absatz kehrt machen, als ich den Schnabel eines Kanus entdeckte, das hinter einem großen, in das Wasser hineinragenden Felsen hervorlugte. Auf dieses rannten wir nun mit höchster Geschwindigkeit zu, erreichten es auch und fanden es unbewacht vor. Und ohne jede andere Ladung als drei der großen Galipago-Schildkröten und dem üblichen Bedarf an Paddeln für 60 Ruderer. Wir nahmen sofort Besitz davon, zwangen unseren Gefangenen an Bord zu gehen und versuchten, uns mit aller Kraft, die wir nur aufbringen konnten, vom Ufer abzustoßen, aufs Meer hinaus. Die Vordersten der Horde hatten mittlerweile unser Boot zu fassen bekommen und weigerten sich hartnäckig, es loszulassen, sodass wir gezwungen waren, sie mit unseren Messern ins Jenseits zu befördern. Wir hatten nun freie Fahrt und bewegten uns sehr schnell auf das Meer hinaus. Wir befanden uns nun also in den trostlosen Weiten des Antarktischen Ozeans, in einer Breite von mehr als 84 Grad, in einem zerbrechlichen Kanu und mit keinem weiteren Proviant als den drei Schildkröten. Wir mussten auch in Erwägung ziehen, dass der lange Polarwinter nicht mehr allzu fern sein konnte, und es wurde erforderlich, genau zu überlegen, welchen Kurs wir einschlagen sollten. Es schien nur ein Kurs zu bleiben, der hoffen ließ. Wir beschlossen, kühn nach Süden zu steuern, wo zumindest die Wahrscheinlichkeit bestand, neues Land zu entdecken. Und mehr als eine Wahrscheinlichkeit, ein noch milderes Klima vorzufinden. Was wir für die Sicherheit unseres Bootes tun konnten, war nun wirklich sehr wenig. Mit Hilfe der überflüssigen Paddel, von denen es sehr viele gab, errichteten wir am Bug eine Art Spantenwerk, das die Gewalt von Wogen, die dort vielleicht hineinzuschlagen drohten, brechen sollte. Wir richteten auch zwei Paddelblätter als Masten auf. An diesen Masten befestigten wir ein aus unseren Hemden gefertigtes Segel. Was uns einige Mühe machte, da wir hierbei nicht die geringste Unterstützung von unserem Gefangenen erhalten konnten, obwohl er durchaus bereit gewesen war, bei allen anderen Arbeiten mitzutun. Der Anblick des Leinens schien eine ganz eigentümliche Wirkung auf ihn zu haben. Er ließ sich nicht dazu bewegen, es zu berühren oder sich in seine Nähe zu begeben. Und wenn wir versuchten, ihn dazu zu zwingen, erbebte er geradezu und schrie gellend auf: Tikilili! Das Wetter konnte man keineswegs als unangenehm bezeichnen. Vorherrschend hatten wir einen sehr sanften Wind von Norden her, eine glatte See und ununterbrochen Tageslicht. Es war überhaupt kein Eis zu sehen. Und ich habe auch nach dem Überschreiten der Breite von Bennett's Island nie mehr das kleinste Stückchen davon gesehen. Tatsächlich war die Wassertemperatur hier auch viel zu hoch, als dass es noch das geringste Eis hätte geben können. Nachdem wir die größte unserer Schildkröten getötet und uns dadurch nicht nur etwas zu essen, sondern auch einen reichlichen Wasservorrat verschafft hatten, segelten wir vielleicht 7 oder 8 Tage lang ohne irgendeinen Zwischenfall auf demselben Kurs weiter. Und während dieser Zeitspanne müssen wir eine gewaltige Strecke nach Süden zurückgelegt haben, da der Wind uns immer günstig war und es beständig eine sehr starke Strömung in der Richtung gab, die wir verfolgten. März. Viele ungewöhnliche Phänomene wiesen jetzt darauf hin, dass wir im Begriff standen, in eine Region des Neuen und der Wunder vorzudringen. Eine hohe Wand aus lichtgrauem Dampf oder Nebel war beständig am südlichen Horizont zu sehen, aus der gelegentlich hoch in die Luft aufragende Lichtstreifen schossen, mal von Ost nach West, mal von West nach Ost, um sich dann wieder mit gleichmäßig hoher, einheitlicher Kuppe zu präsentieren. Kurzum, sie zeigte all die wild wechselnden Veränderungen der Aurora Borealis. Die Meerestemperatur schien mit jedem Augenblick zuzunehmen und es gab eine sehr deutlich wahrnehmbare Veränderung der Farbe des Wassers. 2. März. Heute brachten wir durch die wiederholte Befragung unseres Gefangenen viele Einzelheiten hinsichtlich der Insel des Massakers, ihrer Bewohner und ihrer Gebräuche in Erfahrung. Wir erfuhren, dass die Gruppe aus 8 Inseln bestand, dass sie von einem gemeinsamen König, er hieß Salomon oder Psalemun, regiert wurden, der auf einer der kleinsten der Inseln residierte, dass die schwarzen Felle, aus denen das Gewand der Krieger bestand, von einem Tier von enormer Größe stammten, das nur in einem Tal in der Nähe der königlichen Residenz anzutreffen war, dass die Bewohner der Gruppe keine anderen Boote herstellten als die flachen Flöße und dass sie die Kanus, die sich in ihrem Besitz befanden, von irgendeiner großen Insel im Südwesten erhalten hatten, dass er selbst Nunu hieß, dass er von Bennets Island keine Kenntnis hatte und dass die Bezeichnung der Insel, die wir verlassen hatten, Tsalal war. Die Worte Salomon und Tsalal, erfuhren wir, wurden am Anfang mit einem langgezogenen Zischlaut gesprochen, den nachzuahmen und selbst nach wiederholten Versuchen ganz unmöglich war. Und der exakt so klang wie der Ruf der schwarzen Rohrdommel, die wir auf dem Gipfel des Hügels gegessen hatten. 3. März. Die Wärme des Wassers war jetzt wirklich bemerkenswert. Und seine Farbe erlebte eine sehr schnelle Veränderung. Es war jetzt nicht mehr durchsichtig, sondern von einer milchigen Konsistenz und Tönung. Direkt um uns herum war es für gewöhnlich glatt und niemals rau genug, um das Kanu zu gefährden. Doch immer wieder bemerkten wir mit großem Erstaunen, zur rechten wie zur linken, in unterschiedlichen Entfernungen plötzlich auftretende, heftige und ausgedehnte Erschütterungen der Oberfläche, denen, wie wir schließlich erkannten, immer ein wildes Flackern in der Gegend des dampfigen Nebels im Süden vorausging. 4. März. Heute zog ich in der Absicht, unser Segel breiter zu machen, denn die Brise aus Norden flaute merklich ab, aus meiner Rocktasche ein weißes Taschentuch. Nunu saß an meiner Seite, und als ihm das leinene Tuch zufällig ins Gesicht flatterte, wurde er von heftigen Krämpfen befallen. Auf diese folgten Schläfrigkeit und Benommenheit, begleitet von einem ständigen, leise gemurmelten Tekelili, Tekelili. 5. März. Der Wind hatte sich vollständig gelegt, aber es war offensichtlich, dass wir weiterhin sehr schnell nach Süden befördert wurden, unter dem Einfluss einer mächtigen Strömung. Und jetzt wäre es in der Tat nur vernünftig gewesen, wenn wir angesichts der Wendung, welche die Dinge nun nahmen, eine gewisse Besorgnis empfunden hätten. Aber das taten wir nicht. In Peters Miene zeigte sich nichts dergleichen, obwohl er manchmal einen Gesichtsausdruck hatte, den ich nicht ergründen konnte. Der Polarwinter schien nun anzubrechen, aber anscheinend ohne seine Schrecken. Ich empfand eine Taubheit von Körper und Geist. Eine Verträumtheit der Sinne. Aber das war alles. 6. März. Der graue Dampf war jetzt in einem viel größeren Ausmaß über den Horizont heraufgestiegen und nach verlor er das Grau seines Farbtons. Das Wasser war extrem heiß, bei Berührung sogar unangenehm und seine milchige Färbung war augenscheinlicher als je zuvor. Heute ereignete sich eine der heftigen Bewegungen des Wassers ganz nah beim Kanu. Begleitet war sie, wie üblich, von einem wilden Aufflackern an der Kuppe der Wand aus Dampf, während sie sich unten einen Moment lang teilte. feines, weißes Pulver, der Asche ähnlich, aber gewiss keine Seuche, fiel auf das Kanu und einen großen Teil der Wasseroberfläche hernieder. Während oben im Dampf das Geflacker erstarb und sich im Meer der Aufruhr widerlegte. Nunu warf sich jetzt im Boot flach auf sein Gesicht und kein Zureden konnte ihn zum Aufstehen bewegen. 7. März. Heute befragten wir Nunu über die Motive seiner Landsleute, unsere Gefährten umzubringen. Aber er schien so ganz und gar von schrecklicher Angst übermannt, dass er uns keine vernünftige Antwort geben konnte. Immer noch lag er halsstarrig auf dem Boden des Bootes. Und als wir unsere Fragen nach den Motiven ständig wiederholten, bediente er sich nur idiotischer Gebärden. So hob er etwa mit dem Zeigefinger die Oberlippe in die Höhe und entblößte die Zähne, die darunter lagen. Sie waren schwarz. Nie zuvor hatten wir die Zähne eines Bewohners von Tsalal gesehen. 8. März. Heute trieb eines jener weißen Tiere an uns vorüber, deren Aussehen am Strand von Tsalal einen so wüsten Aufruhr unter den Wilden verursacht hatte. Ich hätte es aufgefischt, aber da überkam mich eine plötzliche Teilnahmslosigkeit. Und so ließ ich es sein. Das Wasser wurde immer noch heißer und die Hand konnte es nicht länger darin aushalten. Peters sagte wenig. Und ich wusste nicht, was ich von seiner Apathie halten sollte. Nunu atmete. Und weiter nichts. 9. März. Rings um uns her ging jetzt unaufhörlich die weiße, aschenartige Substanz hernieder. Und das in riesigen Mengen. Die dampfende Nebelwand im Süden hatte sich am Horizont ungeheuer hoch aufgerichtet und begann deutlichere Formen anzunehmen. Ich kann sie mit nichts als einem grenzenlosen Katarakt vergleichen, dessen Wassermassen sich stumm von einem riesigen und weit entfernten Festungswall im Himmel ins Meer wälzen. Der gigantische Vorhang erstreckte sich über die ganze Weite des südlichen Horizonts. Er gab keinen Laut von sich. 21. März. Über uns hing jetzt eine unheilvolle Finsternis. Doch aus den milchigen Tiefen des Ozeans stieg ein grelles Leuchten auf und stahl sich am Schanzkleid des Bootes entlang nach oben. Wir wurden fast begraben unter dem weißen, aschenartigen Regen, der dort, wo er auf uns und auf das Kanu fiel, liegen blieb, im Wasser aber zerschmolz, so wie er hineinfiel. Die Höhe des Kataraktes verlor sich zur Gänze im Zwielicht und in der Ferne. Und doch näherten wir uns ihm offensichtlich mit grässlicher Geschwindigkeit. In Abständen wurden breite, gähnende, aber nur vorübergehend sich öffnende Risse sichtbar. Und aus diesen Rissen heraus, denen es ein Chaos aus vorbeihuschenden und verschwommenen Bildern gab, kamen brausend und gewaltig, aber tonlos die Winde, zerrissen auf ihrem Weg den entflammten Ozean. 22. März. Die Dunkelheit hatte sich erheblich verstärkt. Gemildert nur durch das grelle Leuchten des Wassers, das der weiße Vorhang vor uns zurückwarf. Viele gigantische und fahlig weiße Vögel kamen jetzt unaufhörlich von jenseits des Schleiers hervorgeflogen. Und ihr Schrei war das ewige Dicke Lilly, mit dem sie wieder aus unserem Gesichtsfeld verschwanden. Hierauf regte sich Nunu auf dem Boden des Bootes. Aber als wir ihn berührten, stellten wir fest, dass er sein Leben ausgehaucht hatte. Und jetzt rasten wir hinein in die Umarmungen des Katarakts, dorthin, wo sich ein Spalt auftat, uns zu empfangen. Da aber erhob sich auf unserem Pfad eine verhüllte menschliche Gestalt, in ihren Ausmaßen viel, viel größer als irgendjemand, der unter den Menschen wohnt. Und die Farbe der Haut der Gestalt hatte die vollkommene Weiße des Schnees. kürzlich erfolgten, ebenso plötzlichen wie betrüblichen Tod von Mr. Pym verbundenen Umstände sind dem Publikum durch das Medium der Tagespresse bereits hinlänglich bekannt. Es ist zu befürchten, dass die wenigen noch ausstehenden Kapitel, die seine Geschichte abschließen sollten, bei dem Unfall, bei dem er selbst ums Leben kam, unwiederbringlich verloren gegangen sind. Zu einem Punkt der Geschichte könnten einige Anmerkungen durchaus angebracht sein. Und mir würde es eine große Freude bereiten, wenn das, was ich hier äußern darf, dazu geeignet sein sollte, den jetzt veröffentlichten sehr eigentümlichen Seiten, in welchem Maße auch immer, mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die Rede ist von den auf der Insel Tsalal vorgefundenen Klüften und von der Gesamtheit der sich in ihnen abbildenden Figuren. Die Figuren nämlich, wenn man sie in exakt der Reihenfolge miteinander verknüpft, in der die Klüfte sich darstellten, und wenn man die kleinen seitlichen Abzweigungen oder Bogengänge wegnimmt, welche, wie man sich erinnern wird, nur als Verbindungswege zwischen den Hauptkammern dienten und von der Art her vollkommen anders waren, bilden ein äthiopisches Stammwort, das Schriftzeichen für schattig sein, aus dem alle Flexionsformen von Schatten oder Dunkelheit abgeleitet werden. Die obere Reihe ist unverkennbar das arabische Schriftzeichen für weiß sein, aus der sich alle Flexionen für Helligkeit und Weisheit ableiten. Die untere Reihe ist nicht so unmittelbar verständlich. Die Zeichen sind nicht mehr ganz vollständig und etwas zusammenhanglos. Trotzdem kann es keinen Zweifel daran geben, dass sie, als sie noch komplett waren, das ägyptische Schriftzeichen bildeten für die Region im Süden. Schlussfolgerungen wie diese öffnen ein weites Feld für Spekulationen und aufregende Mutmaßungen. Tekelili war der Schrei der erschrockenen Eingeborenen von Tsalal, als sie den toten Körper des weißen, aus dem Meer gefischten Tieres entdeckten. Es war auch der schaudernde Ausruf des gefangenen Tsalalias, als er mit den weißen, in Besitz von Mr. Pym befindlichen Materialien konfrontiert wurde. Und es war auch der Schrei der schnell dahinfliegenden weißen und gigantischen Vögel, die hinter dem nebligen weißen Vorhang des Südens hervorkamen. Nichts Weißes war auf Tsalal zu finden und nichts anderes auf der dann folgenden Reise in die jenseits davon liegende Region. Es ist nicht unmöglich, dass sich bei detaillierten philologischen Untersuchungen herausstellen könnte, dass sich zwischen Tsalal, dem Namen der Insel der Klüfte, und diesen Klüften selbst eine Verbindung herleiten lässt. Oder irgendeine Beziehung zu den äthiopischen Schriftzeichen, die so geheimnisvoll in ihre Windungen eingeschrieben sind. Ich habe es eingegraben in die Hügel und meine Rache auf dem Staub im Felsen. Poes Pym, Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman Die Geschichte des Arthur Gordon Pym von Edgar Allan Poe. Aus dem Amerikanischen von Hans Schmid. Zweiter Teil Tsalal. Komposition Zeitblom. Mit Bernhard Schütz und Ulrich Nöten, Christian Wittmann und Nadjeshta Brennecke. Tasteninstrumente Ali Askin, Schlagzeug Steve Heather, Perkussion Michael Weilacher, Tuba Natascha Zickerig, Bass Zeitblom. Ton und Technik Thorsten Weigelt. Regieassistenz Marcel Regenberg. Bearbeitung und Regie Michael Farin. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.